Und ich wollte anfangen mit dieser Lesung, die ein bisschen eine andere Lesung ist, als ich sonst immer mache, einfach erstmal erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und das ist eigentlich relativ simpel, weil vor ungefähr einem Jahr, also ich mache diese Lesungen ja regelmäßig, jeden dritten Donnerstag im Monat, mittlerweile mit einem Kaffee Klatsche, und es gibt sogar was zu essen vorher. Vielen Dank dafür, auch wenn du die Tür zugemacht hast. Aber kannst du ja weitergehen. Genau, die Idee zu dieser Lesung ist entstanden vor gut einem Jahr, wo ich eine Veranstaltung gemacht habe, die damals im Hof, weil das ist eigentlich eine Hofveranstaltung, wo ich sie im Sommer immer mache. Die hieß damals Pass mal auf, Keule, dit is Berlin. Und da bei der Veranstaltung habe ich eben schon mal ein Märchen gelesen, nämlich da das Sommertagsmärchen aus der Stadt von morgen, das auch in der Broschüre veröffentlicht wurde vom Arbeitskreis Digitalisierung der Bundeskoordination Internationalismus und das ich dafür auch geschrieben habe damals. Und ich hatte eben den Eindruck, dass das eben damals relativ gut ankam. Und da habe ich mir einfach gedacht, hey, das könnt ihr ja mal öfter machen. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Grund, weil für mich Märchen auch immer auch eine bestimmte Funktion erfüllen. So wie wir es an dem bekanntesten Märchen, den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm, Brüder Grimm, aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts sehen kann, stereotypisieren Märchen auch immer ein Stück weit bestimmte moralische Vorstellungen, bestimmte Vorstellungen, wie das Leben sein sollte. Und das geht dann natürlich bis ins Kinderzimmer runter. Und das meiner Meinung nach nicht zufällig in einer Zeit, wo die Idee von Nationalstaaten entstanden ist. Und ein zweiter Punkt, was dann eben die Brüder Grimm sehr gut gemacht haben, ne? Also Märchen war eine orale Tradition, ne? Mündliche Überlieferungen, Märchen waren Geschichten, die man sich einfach so abends erzählt hat und immer in verschiedenen Varianten. Und was diese herrlichen Brüder dann auch gemacht haben, ist eben sowas wie Einheitsfrontmärchen zu entwickeln und sie unter Buchdeckel zu pressen. Und damit, weil Märchen sind in der Regel auch ein bisschen grausam, haben sie auch eine gewisse Grausamkeit in die Kinderzimmer gebracht. Und da ist es dann auch interessant, wenn man sich die Märchenforschung ein bisschen anguckt, weil so in der älteren Märchenforschung wird diesen Märchen der Gebrüder Grimm auch gerne unterstellt, dass sie auch maßgeblich für den Siegeszug des Nationalsozialismus ungefähr 100 Jahre später verantwortlich waren. In den 70ern hat sich das dann ein bisschen geändert. Unter Einfluss der Psychoanalyse wurde dann gesagt, so, hey, Kinder brauchen ja auch Fantasie und tröstliche und bestärkende Geschichten, weil Märchen gehen in der Regel immer gut aus. Und diese Wirkung ist eben auch wichtig. Oder, wie es ich ausdrücken würde, dass Menschen auch immer Fantasie und Geschichten brauchen, damit sie mit der Realität klarkommen. Aber wie es halt mal so ist, in der aktuelleren, neueren Märchenforschung wird jetzt wieder betont, dass die Gebrüder Grimm auch ziemliche Antisemiten waren, die in ihren Märchen auch gerne antisemitische Stereotypen bedient haben, wie im Rumpelstilzchen zum Beispiel, oder auch gleich Märchen veröffentlicht haben, die den schönen Titel haben, schön in Anführungszeichen, der Jud im Dorn. Was sich dahinter verbirgt, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Aber was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Im Wesentlichen, dass Märchen wirkmächtig sind. Das zum einen, weil Märchen sogenannte leichte Kost sind. Da klammere ich jetzt mal die romantischen Kunstmärchen aus, die sind ein bisschen komplexer. Die auch, also Märchen transportieren auch ideologische Versatzstücke und beeinflussen somit das Handeln und Denken von vielen Menschen. Und das meistens von Kindheit an, weil klassisch ist es ja so, dass wir die Märchen vor allem zu unserer Kindheit gehört haben. Also so ging es mir zum Beispiel, oder zumindest. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist mein zweiter und eigentlicher Grund, wieso denn nicht einmal auch ausprobieren, ob das funktionieren kann. Also einfach diese magische Form des Märchens zu benutzen, um diesen und genau dem auch dem völkischen Einheitsbrei entgegenzustellen, und auch was anderes zu transportieren als menschenverachtende Stereotype. Und warum nicht einfach fantastische Geschichten erzählen von einer besseren Welt, die gleichzeitig auch ein Kommentar sind auf die schlechtere. Und am Ende gewinnt dann immer das Gute. Und ihr werdet es tatsächlich nicht vermuten, wir sind die Guten. Und weil ich das auch schon länger versuche, eben mit Hilfe bis jetzt mit Punkrock-Lyrics zu vermitteln, sind die folgenden vier Märchen auch von mir geschriebene Punkrock-Märchen aus dem Pogowald, die vor allem das möglichst gute Leben für alle im Blick haben, aber auch das schlechtere Leben im Hier und Jetzt nicht vergessen wollen, damit wir eben das möglichst gute Leben für alle nicht aus den Augen verlieren. Und da denke ich, da könnten Märchen sogar helfen. Weil solange uns eben nur Geschichten bleiben, die uns unser Leben schreibt, da sollten wir am Leben bleiben, um uns selber vorzuschreiben, was als Leben in Geschichten bleibt. Die fünf Zeilen, das waren tatsächlich die letzten fünf Zeilen von meiner allerersten Lesung, die wieder mal passen. Und deshalb war das jetzt meine kurze Vorrede zu meinem ersten Versuch als Märchenonkel. Und da habe ich eben dann, kommen jetzt dann die vier Märchen. Also da muss ich vielleicht mal sagen, normalerweise versuche ich meine Lesungen ungefähr eine Stunde zu machen. Diesmal fürchte ich, wird es länger. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal die ersten drei und dann frage ich noch, ob ihr auf das vierte Bock habt. Die ersten drei werden zum Thema Krieg, Miete und künstliche Intelligenz sein. Das vierte ist dann noch zum Thema Faschismus. Da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. Und weil es auch eine kurze Pause braucht dazwischen, spiele ich euch zwischen den einzelnen Märchen auch immer noch einen kurzen Song, kurzen Track als kurzen Pausensnack. Das war ein spontaner Reim, aber der gefällt mir. Und damit es nicht so langweilig wird, dass nicht immer nur ich rede, habe ich dann für das zweite und das dritte Märchen auch tatkräftige Verstärkung dieses Mal. Willst du dich selber vorstellen oder sagst du dann, du liest einfach? Ich lese einfach. Du liest einfach. Okay. Genau, aber das war jetzt schon eine relativ lange Vorrede, also mit der Stunde wird es nichts. Aber jetzt zum ersten Märchen, wo der Titel auch geklaut ist von einem Grimmschen Märchen, das bei mir da heißt, von einem der Auszug, um den Krieg zu verlernen. Es war mal ein Vater, der hatte zwei Söhne. Wie der Vater zu den zwei Söhnen kam, das wusste niemand so recht. Denn eine Mutter war nie bei dem Vater gesehen. Und das kam allen seltsam vor. Genauso seltsam waren auch die beiden Söhne geraten. Der erste Sohn war stets adrett und meistens nett. Geschniegelt und gebügelt in den feinsten Zwirn, an denen er nur seine Hand legen konnte. Und in seinem Haar, da wohnte viel Pomade, mit der er sich sein Haupthaar scheitelte. Er war ein Popper, wie er aus dem Bilderbuch gefallen ist. Und der Vater hatte viel Freude an seinem Popper. Denn dieser tat meist, wie ihm geheißen, und trug Sorge, dass er auch in Zukunft ein gutes Auskommen haben würde. Der zweite Sohn dagegen machte dem Vater Sorgen. Denn der war nicht zum Popper geraten. Im Gegenteil. Der zweite Sohn, das war ein Punk. Der machte sich nicht viel aus Arbeit. Seine Klamotten waren alt und löchrig. Nur die Nieten auf seiner Lederjacke waren stets poliert. Und die Haare an seinem an den Seiten rasierten Kopf waren stets bunt gefärbt. In allen Farben des Regenbogens. Und manchmal, wenn er sich aufraffte, auf ein Konzert zu gehen, schüttete er sich ranziges Bier über den Kopf und wuschelte sich die Haare, bis sie in alle Richtungen abstanden. Nach den Konzerten war er stets müde und musste viel und lange schlafen. Denn Pogo-Tanzen ist anstrengend. Und wenn er sich dann wieder aufraffen konnte, hörte er nur laut Musik, nahm sich manchmal dazu die Gitarre zur Hand, schrammelte drei Akkorde und brüllte dazu, was das Zeug hielt. Denn der Punk, der spielte auch in einer Band. Aber er übte nie zu viel. Denn der perfekte Sound, fand er, der war nur was für die Popper. Und Popper wollte er nie werden. Da hat er aber die Rechnung ohne den Vater gemacht. Denn mit jedem Tag, der ins Land zog, wurde der Vater immer verzweifelter und er machte sich Sorgen, was denn aus seinem Punk einmal werden sollte, wenn er eines Tages nicht mehr sei. Junge, sagte da der Vater immer öfter zu dem Punk, wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte. Musst du die denn färben? Und nie bist du zu Hause, ich weiß nicht mehr weiter. Aber eines Tages, da hatte der Vater eine Idee und sagte dem Punk, Junge, warum hast du nichts Anständiges gelernt? Guck dir doch den Popper an, der hat sogar ein Auto. Du gehst jetzt zu meinem Bruder in die Werkstatt und dort wirst du lernen, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Und weil der Punk noch nie gehört hatte, dass Arbeit auch Spaß machen kann, machte er sich am nächsten Tag auf in die Werkstatt seines Onkels, um das Arbeiten zu lernen. Weil er es aber nicht anders kannte und dachte, das sei jetzt ein ganz besonderer Anlass, zog er sich seine löchrigsten Klamotten an, wienerte die Nieten auf seiner Lederjacke, bis sie in der Sonne blitzten und goss sich das ranzigste Bier über den Kopf, das er finden konnte, und wuschelte sich die Haare, bis sie so wild wie noch nie in alle Richtungen abstanden. Als der Punk so herausgeputzt an der Werkstatt seines Onkels ankam, machte der Onkel als erstes ganz große Augen. Sein Bruder hatte ihn ob der Erscheinung seines Neffen vorgewarnt. Aber das hatte er dann doch nicht erwartet. Versprochen ist versprochen, dachte er so bei sich, und vielleicht wohnt in diesem Punk ja ein ganz anständiger Geselle. Und deshalb zögerte er nicht länger, hieß den Punk willkommen und wies ihn an, wie im Handwerk üblich, als erstes den Besen zu schwingen und die Werkstatt zu fegen. Da war der Punk dann doch etwas erstaunt, denn er hatte gedacht, er würde ein Handwerk lernen und damit etwas fürs Leben. Aber weil er schon wusste, wie man Besen schwingt, war er ziemlich enttäuscht ob seine Aufgabe, die ihm geheißen wurde. Doch dem Vater zuliebe fügte er sich seinem Schicksal und schwang den Besen und fegte, wie er noch nie in seinem Leben gefegt hatte. Aber nicht ohne gelegentlich den Besen in eine Luftgitarre umzufunktionieren, drei Luftakkorde darauf zu spielen und zu brüllen, was das Zeug hielt. Denn der Punk, das war sein Leben. Aufgeschreckt von den Besenpunk-Einlagen stürmte der Onkel in die Werkstatt, um nachzusehen, ob etwas passiert sei. Aber er sah nur den Punk, der wild zwischen den Werkbänken umhersprang, den Besen vor die Brust und fröhlich brüllte, was das Zeug hielt. Weil der Onkel so etwas noch nie erlebt hatte, fing der Onkel erschrocken ebenfalls an zu brüllen. Stopp! Aufhören! Und als der Punk das vernahm, hörte er auf, den Punk zu spielen, blickte den Onkel erstaunt an und fragte, »Ey, was ist denn dein Problem jetzt, Alter? Ich bin am Fegen.« »Fegen nennst du das?«, fragte der Onkel baff zurück. »Du springst hier nur wie eine Kuh auf BSE und nennst das Fegen?« »Deine Werkstatt glänzt doch wie schon lang nicht mehr«, antwortete da der Punk. »Und das liegt auch daran, dass der Punk hier durchgefegt ist. Der Punk, der ist mein Leben.« »Junge«, sagte da der Onkel, »das geht so nicht. Auch wenn es glänzt wie neu, den Punk, den will ich hier nicht haben. Was ich will, ist Disziplin.« Geh zurück zu meinem Bruder und sag ihm, dass ich dir nicht helfen kann. Fegen kannst du, zugegeben. Was dir aber fehlt, ist Disziplin. Und die kann ich dir nicht geben. So ging der Punk also wieder arbeitslos zurück zu seinem Vater und erzählte ihm, was sein Onkel gesagt hatte. Da machte sich der Vater noch mehr Sorgen, was denn nun aus seinem Punk werden sollte. Denn für eine geregelte Arbeit schien er nicht gemacht. Und er begann darüber nachzugrübeln. Und der Vater grübelte und grübelte, bis ihm endlich ein Licht aufging. Mein Sohn, sagte der Vater zu seinem Punk, ich habe gegrübelt und gegrübelt, wie ich dir Disziplin beibringen könnte. Jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. Du gehst jetzt zur Polizei. Dort werden sie dir schon Disziplin beibringen. Und weil der Punk noch nie gehört hatte, was Disziplin war und neugierig wurde, macht er sich am nächsten Tag auf zur Polizeiwache, um Disziplin zu lernen. Aber er kannte es ja immer noch nicht anders und dachte wieder, das sei jetzt ein ganz besonderer Anlass. Deshalb zog er sich wieder seine löchrigsten Klamotten an, wienerte die Nieten auf seiner Lederjacke, bis sie in der Sonne blitzten, und goss sich das ranzigste Bier über den Kopf, das er finden konnte, und wuschelte sich die Haare, bis sie so wild wie noch nie in alle Richtungen abstanden. Und so aufgebrezelt klopfte er an das Tor der Polizeiwache. Dort öffnete ihm ein basserstaunter Polizist und fragte mindestens ebenso basserstaunt: Was will denn so einer wie du hier bei der Polizei? Ich will bei euch lernen, was die Disziplin ist, antwortete da der Punk allen Ernstes. Mit Augen groß wie Monde, antwortet der Polizist. Ey, willst du mich verarschen oder was? Auf keinsten, antwortete da der Punk fest entschlossen. Na gut, resignierte da der Polizist. Es ist ja auch die Aufgabe der Polizei, für Disziplin zu sorgen. Auch in offensichtlich schwierigen Fällen. Komm nur rein, wir werden dir schon Disziplin beibringen. In freudiger Erwartung, endlich Disziplin zu lernen, trat der Punk durch das Tor der Polizeiwache. Als sich das Tor der Wache krachend schloss, erklärte der Polizist dem Punk: Wenn du hier Disziplin lernen willst, dann zieh erstmal deine Lederjacke und deine löchrigen Klamotten aus. Und zieh diese Uniform hier an, denn die Disziplin, die ist vor allem eines, nämlich Uniform. Und deshalb nimmst du dir auch diesen Kamm und kämmst dir damit deine wilden Haare und deine wilde Sprache glatt. Das kam dem Punk doch arg seltsam vor, was der Polizist da zu ihm sagte. Doch wollte er dem Vater den Gefallen tun und Disziplin lernen. Deshalb pellte er sich aus seiner Lederjacke und seinem löchrigen Klamotten und schälte sich in die Uniform. Mit dem Kamm, da kämmte er sich die Haare, bis sie nicht mehr wild in alle Richtungen abstanden, sondern so fast so ordentlich gescheitelt waren wie bei seinem Popperbruder. Und weil, was der Punk nicht wusste, der Kamm ein magischer Kamm war, glättete er mit jedem Strich des Kamms nicht nur seine Haare, sondern verspürte auch mit jedem Strich weniger Lust, Widerworte zu geben und laut zu drei Akkorden auf der Gitarre und laut zu drei auf der Gitarre geschrammelten Akkorden rumzubrüllen. Und weil er jetzt keine Lust mehr auf Widerworte hatte, tat er ab jetzt, wie ihm geheißen, ohne darüber nachzudenken, ob das sinnvoll war oder nicht. Als erstes wurde er zwischen Fahnen aufgestellt, eingeklemmt in Viererreihen, musste seine Knochen morsch und morscher schreien und er brüllte, statt rohem Punk, nur noch, dass er Freundschaft hält. Der Punk hatte endlich Disziplin gelernt, aber er war damit nicht glücklich. Aber er war damit auch nicht unglücklich. Er war nur noch diszipliniert. Und eines Tages dann trug es sich auch zu, dass der Punk mit seiner Rotte, seiner Polizeirotte, zu einer Demo geschickt wurde. Autonome wollten demonstrieren, wurden ihnen gesagt, und das sei auch ihr gutes Recht. Aber die Autonomen, wurden ihnen erklärt, sind ganz wild und ganz gefährlich. Sie tragen alle schwarz und vermummen ihr Gesicht, wenn sie demonstrieren, und kennen auch keine Disziplin. Deshalb sollten sie dahin gehen, die Demo begleiten und den Autonomen Disziplin beibringen. An der Demo angekommen, sah der jetzt disziplinierte Punk nichts als eine kunterbunte Menge Menschen, die um eine Bühne versammelt lauter schrammliger Musik lauschte und dazu wilden Pogo tanzte, wie der Punk auch früher wild Pogo getanzt hatte, als er noch nicht diszipliniert war. Und etwas zuckten ihm auch dabei die Beine, als er das hörte. Aber diszipliniert blieb er standhaft. Und dazwischen forderten verschiedene RednerInnen immer wieder aus verschiedenen guten und richtigen Gründen: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Denn die Welt war letztens wieder kriegerischer und faschistischer geworden. Dagegen wollten die Autonomen zeigen, dass ein gutes Leben für alle ohne Krieg und Faschismus möglich ist. Das hatte der Punk früher auch mal gedacht, bevor er endlich Disziplin gelernt hatte und tat, wie ihm geheißen. Früher hatte er sich deshalb immer, wenn es ihm überkommen war, seine Gitarre geschnappt, drei Akkorde geschrammelt und Punkrock-Lyrics gegen jedes Militär, gegen jeden Krieg und gegen jeden Faschismus gebrüllt. Das fiel dem disziplinierten Punk auch wieder ein, als er die kunterbunte Menge pogen sah und ihre guten und richtigen Reden hörte. Aber diszipliniert blieb er standhaft. Diszipliniert blieb er auch, als seine Rotte den Befehl bekam, bei den kunterbunten Autonomen für Disziplin zu sorgen. Sie würden es nun doch zu bunt treiben, hatte die Einsatzleitung beschlossen. Weil der Punk vor lauter Disziplin nicht mehr in der Lage war, den Befehl zu hinterfragen, auch wenn er selbst nichts gesehen hatte, was diesen Einsatzbefehl rechtfertigte, stürmte er mit seiner Rotte los, um der kunterbunten Menge Disziplin beizubringen. Aber als der Punk sah, wie die ersten Polizisten seiner Rotte auf die kunterbunte Menge trafen und begannen, wild um sich zu schlagen, wurden seine Schritte plötzlich wie von Geisterhand langsamer. Und erst als er sah, wie ein Polizist einen aus der kunterbunten Menge zu Boden brachte, ihn mit Schmerzgriffen traktierte und sich auch noch freudig grinsend mit seinem Polizistenarsch auf das Gesicht des vor Qual schreienden Autonomen setzte, rannte der Punk los, tackelte den Polizistenarsch, der auf dem Autonomen saß, und fixierte seinerseits den Polizisten. Denn bei ihm hatte es plötzlich Klick gemacht und angesichts der Polizeigewalt hatte er alle erlernte Disziplin wieder vergessen. Das gefiel natürlich den anderen Polizisten seiner Rotte gar nicht und er wurde gepackt und seinerseits in eine Wanne verfrachtet. Dort musste der Punk bleiben, bis die Demo durch die Polizei vollends aufgelöst war und die Autonomen in alle Winde verstreut. Die Disziplin war wiederhergestellt, die Polizei angesichts der kriegerischer werdenden Verhältnisse für so dringend nötig fand. Denn im Krieg werden keine Widersworte geduldet. Und erst als er wieder in der Polizeiwache war, wurde der Punk aus der Wanne geholt. Dort stand dann der Polizist vor ihm, der ihm als erstes begegnet war, als er damals an das Tor der Wache geklopft hatte und sagte zu ihm: Ich bin enttäuscht von dir, aber auch nicht wirklich überrascht. Denn einer wie du kennt keine Disziplin und wird sie auch nie lernen. Schäle dich aus deiner Uniform und pell dich zurück in deine löchrigen Klamotten und deine Lederjacke. Denn das ist, wer du bist, ein Punk und nichts als ein Punk. Und deshalb geh mir aus den Augen. Bei der Polizei hast du nichts verloren. Ich bin ein Punk und ich bin frei, sang da der Punk. Und du bist bei der Polizei. Ich bin der Untergang der Zivilisation. Und wir werden uns bestimmt mal wiedersehen, verabschiedete sich der Punk und kehrte zurück zu seinem Vater, um ihm zu erzählen, wie es ihm ergangen war, als er auszog, um Disziplin zu lernen. Bei seinem Vater angekommen, musste der Punk aber feststellen, dass sich in der Zwischenzeit viel verändert hatte. Weil die Welt kriegerischer geworden war, hatte sein Popperbruder bereitwillig seine Pflicht erfüllt, so wie er es immer tat, und war zum Militär gegangen und in den Krieg gezogen. Weil aber jeder Krieg Moppelkotze ist, war es ihm dort nicht so gut ergangen. Auf einem Schlachtfeld gar nicht weit von hier wurde er zum Krüppel geschossen und liegt seitdem blind und ohne Arme und Beine auf einem Bett und kann nicht mehr tun, als darüber nachzudenken, wofür er denn nun den Rest seines Lebens blind und ohne Arme und Beine auf diesem Bett liegen muss. Ihm fiel kein anderer Grund ein, als dass es nur beschissene Ideologien wie Volk, Nation und Rasse waren, dass wirtschaftliche Interessen und geopolitisches Machtgeschiebe dafür verantwortlich sind. Und keine einzige dieser beschissenen Ideen können es rechtfertigen, dass er jetzt blind und ohne Arme und Beine auf diesem Bett liegt. Und dazu quälten ihn auch noch das schlechte Gewissen, dass er während seiner kurzen Zeit auf dem Schlachtfeld dafür gesorgt hat, dass wahrscheinlich auch andere wegen ihm mit denselben Gedanken blind und ohne Arme und Beine in einem Bett liegen. Krieg ist einfach nur Moppelkotze, das weiß er jetzt. Und wenn er noch könnte, würde der Popper alles tun, dass jedes Militär abgeschafft und kein Krieg mehr geführt werden würde und stattdessen ein möglichst gutes Leben für alle möglich. Diese Geschichte erzählte der Vater dem Punk mit Tränen in den Augen, als er ihn wieder ansah und freudig und erleichtert in seine Arme geschlossen hatte, und wurde noch trauriger, als er hörte, was seinem Punk widerfahren war. Als er sich gesammelt hatte, sagte er: Mein Sohn, du hattest immer recht, als du zu den geschrammelten Akkorden brülltest. Der Krieg und das Militär, das sind nur eines und das ist schlecht. Das habe ich jetzt verstanden. Und dass es richtig ist, im Punk zu sein. Denn als Punk, da fällt man nicht auf die Lügen vom gerechten Kriegen rein. Ist schon gut, sagte der Punk zu seinem Vater. Das ist ja auch schwierig einzusehen. Aber noch ist es nicht zu spät. Wenn wieder mal eine Demo ist, lass uns einfach zusammengehen. Und das machen sie dann auch. Als die Autonomen wieder zur Demo riefen, gingen die beiden hin. Und der Vater freute sich über die geschrammelte Musik, moschte in der Circle Pit, klatschte Beifall zu, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und lernte auch kennen, wie es sich anfühlt, wenn die Polizei versucht, einem Disziplin beizubringen, obwohl man die besten Gründe hat, dass einem diese Disziplin zuwider ist. Und trotzdem gingen Vater und der Punk auf jede Demo, von der sie hörten, lernten dort die Autonomen kennen und halfen bald auch mit, Demos gegen jedes Militär und gegen jeden Krieg zu organisieren. Und seitdem war dann das Highlight auf jeder Demo, wenn der Vater und der Punk sangen. Wo ist es geblieben, das Heer der Namenlosen, die Helden der Nation, die für ihr Land marschieren? Wie viele werden noch verpflichtet und in den Krieg getrieben? Wie viele Schlachten noch geschlagen? Wie viele Leben ausradiert? Wie viel müssen fallen, bis der Letzte es versteht, dass es bei allen Kriegen dieser Welt nur um die Kohle geht? Keiner will es wissen, sie folgen wie die Blinden, weil Soldaten Marionetten sind, mit Stolz erfüllt, in ihrer unheilvollen Pflicht. Die Knochen der Verlierer haben keine Namen, haben kein Gesicht. Gegen die Menschenwürde und gegen die Vernunft folgt ihr den Führern bedingungslos, im Gleichschritt bis ins Grab. Doch eins ist ganz gewiss, diese Welt ist nicht die meine. Und damit hat er sich, zieht in eure Kriege. Ohne mich. Und jedes Mal, wenn der Punk dem Polizisten, der ihm damals das Tor zur Polizei öffnete, auf einer Demo sah, begrüßte er ihn freundlich mit einem ausgestreckten Mittelfinger. Und weil der Polizist noch nicht gestorben ist, da macht der Punk das auch noch heute. Dankeschön. Und jetzt ein kleines Stück Musik, dass ich meine Stimme wieder beruhige. Ich will ein Bier von dir. Okay, da ist eine Bar. Oi, da habe ich, glaube ich, die falsche Datei erwischt. Aber das Lied ist es gleich. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal, ja. Kam damals schon gut an, deswegen dachte ich mir, genommen. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Er gibt dir eine Festanstellung. Und wie du wieder aussiehst, von der Lecke mit der Hose und stellst du dich wieder lang. Genau, ich mache auch wieder die Teile. Ich mache auch wieder die Wie das heißt. Ja, aber jetzt kommt das an. Ja. Nein, ich spiele jetzt dann, aber bei dem ist es auch so. Hm? Ich meine, das hier, ne? Das genau. Ja, genau. Ja. Ich bin ein bisschen zu mir, Also niemand will, dass seine Eltern sterben. Außer Heino wäre vielleicht mal dran, würde ich sagen. Genau. Ich würde weitermachen. Genau, zum zweiten Märchen. Das Märchen von der bezahlbaren Miete. Das jetzt mit Verstärkung. Muss ich nicht die ganze Zeit selber reden. Vor nicht allzu langer Zeit war einmal ein Haus, das hatte 3 Bewohner. Jeder der Bewohner hatte sein eigenes kleines Reich mit einem Wohn- und Schlafzimmer, Küche und Bad. Und außerdem hatte jeder der drei einen kleinen Balkon, von dem er das lebendige Treiben auf der Straße beobachten konnte. Wenn zufällig andere Nachbarn gleichzeitig draußen auf ihrem kleinen Balkon waren, winkten sie sich freundlich zu und erzählten sich kurz die wichtigsten Geschichten des Tages. Jeder Bewohner hatte sich sein Leben in seinem kleinen Reich und der Nachbarschaft des Kiezes gemütlich gemacht. Und sogar mehr als das. Eigentlich konnten sich alle jeden Wunsch erfüllen, den sie sich wünschen konnten. Denn weil sich jeder bewusst war, dass das Haus und die Gemeinschaft, in der sie wohnten, nur so gut waren, wie jeder Einzelne bereit war, dafür zu tun, guckte jeder nicht nur auf sich, sondern hatte auch alle anderen im Blick. Und das führte letztlich dazu, dass jeder jedem half, wenn es etwas zu helfen gab. Und weil jeder jedem half, gab es nicht viel zu helfen, weil sich das Helfen auf viele Schultern verteilte. Und alle hatten genug Zeit und Muße, sich um ihre eigenen Interessen zu kümmern. Das funktionierte so lange, solange jeder sich so viel nahm, wie er brauchte und so viel gab, wie er geben konnte. So hatten alle alles, was sie brauchten. Das änderte sich aber an dem Tag, an dem es an der Tür des Hauses klopfte. Da wunderten sich die 3 Bewohner sehr. Erst jeder für sich und dann alle zusammen, als sie aus ihren kleinen Reichen kamen und sich im Treppenhaus trafen. Nanu, sagte da der erste Bewohner. Komisch, wunderte sich der zweite Bewohner. Und der dritte meinte, die Tür steht doch eigentlich immer allen offen. Weil aber auch die 3 aber auch allzu neugierig waren, beschlossen sie, zur Tür zu gehen und nachzusehen, wer denn da an ihre Tür klopfte. Und erblickten sie, nachdem sie die Tür öffneten, ein verhutzeltes Hutzelmännchen, das sie freundlich anlächelte, den 3 einen wunderschönen guten Tag wünschte und darum bat, eintreten zu dürfen. Warum? Fragte der Erste. Unsere Tür ist doch nie verschlossen, sagte der Zweite. Komm einfach rein, kannst du rausgucken, der Dritte. Gesagt, getan. So hutzelte das Hutzelmännchen über die Schwelle und folgte den 3 Bewohnern in den Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss. Denn da gab es einen Tisch, an dem eigentlich jederzeit viel mehr Platz für Nachbarn und Freundinnen war, als für die 3 Bewohner und das verhutzelte Hutzelmännchen. Dort angekommen, brüllte der erste Bewohner, brühte der erste Bewohner 4 Tassen fair getradeten Kaffee und stellte je einen für jeden an den Gemeinschaftsraumtisch. Viva Zapata, rief er, als er fertig war und sich setzte. Unterdessen war der zweite Bewohner zum Platzen gefüllten Notfallwandschrank gegangen und holte verschiedenes Obst und Backwerk hervor und stellte sie ebenfalls auf den Tisch, sodass jeder der Anwesenden bequem zugreifen konnte. Die Krautis waren großartig, sagte er mit einem Lächeln. Als nun alle am Tisch versammelt saßen, ergriff der dritte Bewohner das Wort: Nimm dir so viel du willst, wir haben genug für alle. Als dann das verhutzelte Hutzelmännchen dankend zugriff, laut vom Käffchen geschlürft und krümelt von den Kekschen gegessen hatte und erst einmal zufrieden wirkte, fragte der dritte Bewohner freundlich: Dürfen wir dich fragen, was dich dazu bewegt, an unsere Tür zu klopfen? Sehr gerne, antwortete das verhutzelte Hutzelmännchen. Als wandernder Wanderer wandere ich durch die Welt, als reisender Reisender reise ich rum. Als mäanderndes Männchen mäandere ich munter durch die mannigfachen Manegen der Moderne und schaffte es schließlich in eure schöne Straße. Wie vor vielen Wundern dieser Welt wunderte ich mich, weshalb hier alle Menschen auf der Straße so wunderbar lächeln, wenn wer wie ich an ihnen vorbeiwandert. Wie kann das sein, wunderte ich mich und blieb stehen. Wo ich war, wollte ich wissen, wieso es hier so ist, wie es ist. Und wo ich war, war eure Tür. Und weil ich nicht wusste, wie es hier ist, klopfte ich an, weil man das so überall macht, wo ich wandern war. Überall sonst sind die Türen verschlossen, dafür sind sie ja auch da. Was du nicht sagst, erstaunte sich da der erste Bewohner. Wirklich, wundert sich der zweite Bewohner. Und der dritte rief: Interessant, erzähl uns mehr davon, wie es ist woanders. Gerne, gerne, schmunzelte das verhutzelte Hutzelmännchen und fing mit seiner Erzählung an. Wissen Sie, meine Herren, was mir hier in Ihrer Straße auffällt, ist, dass alle scheinen sich am Leben zu erfreuen. Doch scheint es mir so, als hätte diese Freude einen Preis, und der ist hoch. Alle scheinen stets geschäftig und stets bemüht, die eigenen und die Mühen aller anderen in ihrem Leben mitzuheben. Das ist schon gut, doch geht es besser. Woanders misst man seine Zeit und auch die Kraft, die man verwendet, um einander sich zu helfen. Und kriegt im gleichen Maße zurück, was man für andere aufgewendet. Niemand macht mehr, als er machen muss in anderen Straßen dieser Welt. Dass dem so ist, dafür sorgt das liebe Geld. Das liebe Geld, wundert sich der erste Bewohner. Was denn bitte, fragte der zweite Bewohner. Das musst du uns jetzt schon ausbaldofern, forderte der dritte. Das liebe Geld, dozierte das verhutzelte Hutzelmännchen, das ist eine großartige Erfindung. Denn es misst, wer und was du bist. Hast du viel Zeit und Kraft zu geben, kannst du viel Geld verdienen und wenn du alt bist, wunderprächtig davon leben. Dafür musst du viel Geld sammeln und aufheben und nur das Nötigste ausgeben. Das ist aber auch leicht, weil eigentlich hast du keine Zeit und Kraft, dein Leben zu verleben. Dafür ist die Zeit dann am Lebensabend eben. Woanders ist das Leben, so wie bei euch, ein ständiges Geben und Nehmen. Nur eben anders, viel gerechter. Weil für jedes Geld, das du verdienst, kriegst du genauso viel an Kraft und Zeit zurück, wie du an Zeit und Kraft reingesteckt hast, um das Geld zu verdienen. Das ist doch noch fairer getradet als euer Kaffee. Und euer Notfallschrank könnte noch voller gefüllt sein, bis er endlich platzt. Und kaum passt ihr nicht auf, dann seid ihr reich. Worauf man nur aufpassen muss, wenn man Geld hat, ist, dass die Gerechtigkeit, die das Geld bringt, nicht abhanden kommt. Wenn eure Nachbarn an euren Notfallschrank gehen, ohne euch Geld dafür das dazulassen, was sie genommen haben, dann ist das ungerecht. Denn sie nehmen euch ja auch eure Zeit und eure Kraft, die ihr aufwenden müsst, um Geld zu verdienen. Ohne Geld könnt ihr auch nicht mehr nachfüllen. Und irgendwann hat dann niemand mehr etwas. Um genau das zu verhindern, sorgt das liebe Geld. Es ist dazu da, dass alle immer genug haben, je nachdem, wie viel Zeit und Kraft sie bereit sind zu investieren. Auch ein Konzept, meinte da der erste Bewohner dazu. Schon spannend, urteilte der zweite Bewohner. Sollen wir es mal ausprobieren, fragte der dritte in die Runde. Och, grummelte der erste Bewohner. Ja, wieso nicht, fragte sich der zweite Bewohner laut. Ja, genau, fasste der dritte zusammen und wiederholte. Wieso nicht? Wir haben doch nichts, also haben wir auch nichts zu verlieren. Und an das verhutzelte Hutzelmännchen gewandt, fragte er, kannst du uns zeigen, wie es ist, mit Geld zu leben? Nichts leichter als das, schmunzelte das Verhutzelmännchen verhutzelt. Aber ihr müsst mir vertrauen und tun, was ich euch sage, sonst wird es nichts. Ein Versuch ist es wert, sagte der erste Bewohner. Na klar, sagte der zweite Bewohner. Auf jeden Fall der dritte. Na gut, gut, freute sich das verhutzelte Hutzelmännchen. Fangen wir also an. Als erstes, sagte das verhutzelte Hutzelmännchen, als erstes, da baut ihr mir ein Schloss. Ein Schloss an eure Tür. Und den Schlüssel für das Schloss an eurer Tür, den gebt ihr mir. Jawohl, mein Herr, riefen da die drei Bewohner im Chor und machten sich zusammen ans Werk. Sie verriegelten die Tür und versahen es mit einem Schloss, zu dem nur der Schlüssel passte, der bald in der Hand des verhutzelten Hutzelmännchens glitzerte. Als zweites, sagte das verhutzelte Hutzelmännchen, als zweites baut ihr noch mehr Schlösser. Schlösser an die Türen eurer kleinen Reiche. Mit den Schlüsseln für die Schlösser an den Türen eurer kleinen Reiche schließt ihr die Tür eurer kleinen Reiche von außen und gebt mir die Schlüssel. Jawohl, mein Herr, rief da der erste Bewohner. Jawohl, mein Herr, rief da der zweite Bewohner. Und der dritte rief ebenfalls. Jawohl, mein Herr. Und jeder der drei Bewohner machte sich für sich alleine ans Werk. Jeder verriegelte die Tür zu seinem eigenen kleinen Reich, versah sie vereinzelt mit einem Schloss, zu dem jeweils nur ein einzelner Schlüssel passen würde, von dem bald je dreimal einer in der Hand des verhutzelten Hutzelmännchens glitzerte. Als drittes, sagte das verhutzelte Hutzelmännchen dann, als drittes muss nun jeder von euch eine Arbeit für mich erledigen. Dann bekommt ihr die Schlüssel von mir zu euren kleinen Reichen zurück. Aber keine Angst, diese Arbeit wird euch nicht mehr Kraft und Zeit kosten, als ihr in eurem kleinen Reich verbringen könnt, um euch zu erholen. Mehr sogar, ihr werdet dafür sogar ein Stück Papier mit einer Zahl darauf bekommen. Das ist dann euer Lohn. Und dieser Lohnzettel gibt euch Auskunft darüber, wie viel Kraft und Zeit ihr für mich investiert habt. Aber, fuhr das verhutzelte Hutzelmännchen fort, aber einen Teil der Summe eurer Kraft und Zeit, der auf eurem Lohnzettel steht, müsst ihr an mich überschreiben. Denn, das verspreche ich euch, denn während ihr für mich arbeitet, werde ich dafür Sorge tragen, dass mit eurem schönen Haus alles in bester Ordnung bleibt. Denn nach der Arbeit werdet ihr keine Muße mehr haben, das selbst zu tun. Denn um meine Arbeit zu erledigen, müsst ihr weit, weit über den Kreuzberg und dann noch weiter, weiter durch den Friedrichshain, bis zum Lichtenberg, hinter dem Ring um die zivilisierte Welt. Deshalb ist es dann auch nur gerecht, dass ich das für euch erledige. Und ihr werdet sicher Verständnis dafür haben, dass es so ist. Die Schlösser an den Türen sind Zeichen für diese Gerechtigkeit. Aha, sagte da der erste Bewohner. Ein fairer Trade, meinte der zweite Bewohner. Macht Sinn, stimmte der dritte Bewohner zu. Aber, wandte der dritte Bewohner ein, aber heute ist auch schon spät und wir müssen ja morgen zur Arbeit. Deshalb lasst uns jetzt zu Bette gehen und morgen ganz früh aufstehen, um endlich mal arbeiten zu gehen. Das lobe ich mir, freute sich da das verhutzelte Hutzelmännchen. Ihr habt verstanden, was gerecht ist. Kaum gesagt, war es auch schon verschwunden, das verhutzelte Hutzelmännchen. Die Treppen hoch war es gekrochen an die Tür des ersten kleinen Reiches, schloss sie mit seinem Schlüssel auf und kochte sich vergnügt sein Abendbrot. Und vergnügter noch, weil frisch genährt, kroch es weiter an die Tür des zweiten kleinen Reiches, schloss sie auf mit seinem Schlüsselchen und verschwand im Bad, um seine faulen Zähne sich zu putzen und ein Drückerchen zu machen. So für die Nacht vorbereitet, kroch es, kein Wässerchen konnte es mehr trüben, an die Tür des dritten Kleinreiches, schloss sie auf mit seinem kleinen Schlüsselchen und legte sich dort ins Bett und schlief sofort ein. Währenddessen aber blicken die drei Bewohner sich verdutzt an. Denn mit jedem Auf- und Zuschließen einer Tür wurde ihnen klarer, dass keiner von ihnen diese Nacht in einem kleinen seiner kleinen Reiche verbringen werden würde. Hm, machte da der erste Bewohner. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, stellte der zweite Bewohner fest. Aber das passt, erklärte der dritte. Ohne Arbeit kein Lohn und ohne Lohn auch kein kleines Reich, um drin zu wohnen. Das ist gerecht. Und arbeiten werden wir ja morgen schon. Und das leuchtete dann auch den beiden anderen ein. Schließlich gibt es Gerechtigkeit nicht auf Vorschuss. Und sie gingen zusammen in den kleinen Gemeinschaftsraum und machten es sich auf dem großen Gemeinschaftsraumtisch so bequem, wie es eben ging. Bis unsanft ein dumpfes Aufgestanden an ihre müden Ohren grollte. Ungläubig versuchten die drei Bewohner, ihre Augen zu öffnen. Doch das war nicht so einfach, denn der Morgen hatte noch nicht gegraut. Und trotz geöffneter Augen blieb noch das Dunkel der Nacht. Aufgestanden, grollte es erneut, und die drei Bewohner kletterten noch müde vom Gemeinschaftsraumtisch und schwankten langsam zum Notfallschrank, um sich einen fair getradeten Kaffee zu brühen. Doch sie mussten feststellen, dass über Nacht wie von Zauberhand auch dort ein Schloss angebracht worden war. Doch weit und breit war kein Schlüssel dafür zu sehen. Aber zum Glück kam, bevor die Verzweiflung der drei Bewohner in Panik umschlagen konnte, das verhutzelte Hutzelmännchen mit drei dampfenden Tassen Kaffee in den Gemeinschaftsraum und drückte je einem der Bewohner in die Hand. Vor Freude begannen die Augen der drei Bewohner zu leuchten. Als ich den Wecker hörte, habe ich euch Instant-Kaffee aufgesetzt, erklärte das verhutzelte Hutzelmännchen. Denn mir fiel ein, dass ich gestern vergaß zu erwähnen, dass der Gerechtigkeit ein Zauber innewohnt, gespeist durch die Macht des Geldes. Wer sich auf sie einlässt, hat nur noch so viel Zugriff auf die Sachen, die er braucht, wie er Kraft und Zeit aufgewendet hat, sie zu beschaffen. Deshalb hat sich euer Notfallschrank wie von selbst verschlossen. Der Schlüssel dazu ist das Geld, das ihr mit eurer Arbeit verdient. Weil, setzte das verhutzelte Hutzelmännchen fort, weil ich vergaß, euch das zu erzählen, habe ich meine Zeit und Kraft investiert, um euch den ersten Instant-Kaffee eures neuen Lebens selbst zu bringen. Das Geld dafür wird euch selbstverständlich von eurem Lohn abgezogen. Alles andere wäre ja ungerecht. Und vor lauter Dankbarkeit vergaßen die drei Bewohner ganz, darüber nachzudenken, was denn nun ein Wecker sei. Denn auch dieses Konzept hatte das verhutzelte Hutzelmännchen vergessen zu erwähnen. Wohl, weil ihm nicht bewusst war, dass in der Straße immer alle so lange schliefen, wie es gut für sie war. Jetzt aber, begann das verhutzelte Hutzelmännchen, jetzt aber an die Arbeit. Ihr geht gleich, ordnete das verhutzelte Hutzelmännchen an, ihr geht gleich über den Kreuzberg durch den Friedrichshain zum dahinterliegenden Lichtenberg. Dort ist meine Weide. Auf dieser Weide weidet meine Ziege. Meine Ziege, die füttert ihr und striegelt ihr und dann kommt ihr zurück. Dann bekommt ihr euren Lohn und die Schlüsselchen zu euren kleinen Reichen. Und noch was, und das ist jetzt wichtig. Hinter dem Ring um die zivilisierte Welt führen zwei Wege zur Weide am Lichtenberg. Die könnt ihr beide nehmen. Es gibt aber noch den dritten Weg. Der wird euch kürzer erscheinen. Aber Vorsicht, der dritte Weg ist voller Nazischweine. Und die sind gefährlich und greifen unvermittelt Menschen an. Vor allem Menschen wie euch mit bunten, wilden Haaren, die nicht so sind und aussehen wie alle anderen, die sie sonst kennen. Nazischweine mögen keine Fremden und auch keine anderen Menschen, die anders sind als sie. Aber auch auf den anderen Wegen müsste aufpassen. Denn die Nazi-Schweine haben sich stark vermehrt in letzter Zeit und laufen auch außerhalb ihrer Gehege rum, um Menschen zu verprügeln, die ihnen zuwider sind. Verstanden, sagte dann der erste Bewohner. Wird gemacht, sagte der zweite Bewohner. Und los geht's, der dritte. Und los ging's dann auch. Die drei Bewohner wanderten über den Kreuzberg, durchstreiften den Friedrichshain und am Ring um die zivilisierte Welt nahmen sie nicht den dritten Weg. Nicht, weil sie Angst vor den Nazischweinen hatten, sondern weil sie sich nicht mit solchen abscheulichen Kreaturen abgeben wollten. Nazischweine waren ihnen zutiefst zuwider. Ihrer Meinung nach dürfte es Nazischweine überhaupt nicht geben. Und würde ihnen auf ihrem Weg trotzdem ein Nazischwein begegnen, würden sie ihm schon klipp und klar zeigen, was sie von ihm halten. Jeder von ihnen hatte dafür extra ein kleines Hämmerchen eingesteckt. Die mussten sie aber nicht einsetzen, denn ihnen war auf dem Weg zur Weide kein einziges Nazischwein begegnet. Sie hatten wohl zu viel Angst vor den drei Bewohnern mit ihren wilden Haaren, denn so sahen sie nicht nach leichten Opfern aus. Und weil Nazischweine von Natur aus feige sind, suchen sie immer das Weite, wenn man ihnen selbstbewusst entgegentritt, solange sie nicht im Rudel sind. Im Rudel vergessen sie ihre Feigheit und machen wieder Jagd auf andere. Als die drei Bewohner endlich an der Weide am Lichtenberg angekommen waren, war es schon Mittag. Und die Ziege, das sahen die drei Bewohner sofort, hopste schon ungeduldig auf der Weide auf und ab. Und deshalb machten sich die drei Bewohner sofort ans Werk. Der erste Bewohner pflückte Stroh und fütterte es der Ziege, bis sie zufrieden aufhörte zu fressen. Dann striegelte und striegelte der zweite Bewohner die Ziege, bis sie so zufrieden schnurrte wie eine Katze. Währenddessen lief der dritte Bewohner auf der Weide umher, entfernte das Unkraut selbst auf der letzten Ecke der Weide und sammelte dabei die Ziegenköttel in einem Beutel, den er entsorgte, nachdem die Ziege nach getaner Arbeit zufrieden eingeschlafen war, indem er ihn auf den Bullen warf, der neben der Weide sein Ställchen hatte und sie die ganze Zeit doof beobachtete. Damit war es auch höchste Zeit zu gehen, denn Bullen werden nicht gerne mit Scheiße beworfen, auch wenn sie es sich verdient haben, weil sie immer so doof gucken. Und schnellen Schrittes machten sich die drei Bewohner auf den Heimweg. Als sie wieder in ihrer Straße angekommen waren und an die Tür ihres Hauses klopften, war es schon fast dunkel geworden und die drei Bewohner waren schon ziemlich erschöpft und müde, als ihnen das verhutzelte Hutzelmännchen fröhlich und erholt mit einem hereinspaziert die Türe öffnet. »Wie war euer erster Arbeitstag?«, fragte das Hutzelmännchen verhutzelt. »Lang«, antwortete der erste Bewohner. »Eine Erfahrung«, antwortete der zweite Bewohner. »Interessant«, der dritte. »Schön, schön«, freute sich das verhutzelte Hutzelmännchen. »Und wie geht es meiner Ziege?« »Ich habe sie gefüttert. Sie war so satt und mocht kein Blatt«, erzählte der erste Bewohner. »Ich habe sie gestriegelt, bis sie schnurrte«, erzählte der zweite Bewohner. »Und ich habe ihr ihren Scheiß weggeräumt«, erzählte der dritte. »Gut, gut«, sagte das verhutzelte Hutzelmännchen zufrieden. »Ihr habt wohl eure Arbeit gut gemacht und hier habt ihr euren Lohn.« Und das verhutzelte Hutzelmännchen reichte jedem der drei einen Zettel und erklärte, »Der Lohnzettel ist getränkt im Zauber des Geldes. Darauf seht ihr eine Zahl. Und jedes Mal, wenn ihr eure kleinen Reiche betretet oder an euren Notfallschrank geht und was herausnehmt, verringert sich die Zahl um die Summe an Kraft und Zeit, die nötig war, um das herzustellen, was ihr euch nehmt. Hier habt ihr nun noch die Schlüssel zu euren kleinen Reichen zurück«, verkündete das verhutzelte Hutzelmännchen und überreichte jedem der drei Bewohner den passenden Schlüssel. »Und morgen geht er wieder zur Arbeit auf die Weide«, beendete das Hutzelmännchen seine Rede. Und die drei Bewohner waren mittlerweile so erschöpft und müde von der Anstrengung des Tages, dass sie die Schlüssel nur noch wortlos entgegennehmen konnten, kurz zum Notfallschrank schlürften um sich ein kleines Abendbrot zu nehmen, um dann wankend in ihre kleinen Reiche gekrochen, um sich sogleich in ihre Bettchen zu legen und sofort einzuschlafen. Denn der nächste Tag würde wieder beginnen, bevor der Morgen graute. Und so war es dann auch. Die nächsten 5 Tage verliefen alle gleich. Die 3 Bewohner standen früh morgens auf, wanderten zur Weide, versorgten die Ziege, bis sie glücklich schnurrend einschlief, wanderten zurück, bekamen ihren Lohn und schliefen erschöpft ein. Währenddessen aber begann sich in ihrem Haus einiges zu verändern. Die Pflanzen begannen ihre Blätter hängen zu lassen und schon braun zu werden. Der Gemeinschaftstisch begann zu wackeln. Im Treppenhaus gaben sich mehr und mehr Staubflocken ein Stelldichein. Die Farben an den Wänden wurden spröde, aber das alles fiel den 3 Bewohnern nicht auf. Ihr Blick war vom Vorübergehen der Arbeitstage so müde geworden, dass er nichts mehr sah. Am Morgen des 6. Arbeitstages, kurz bevor die 3 Bewohner auf ihre Wanderschaft gehen wollten, stand auf einmal das verhutzelte Hutzelmännchen vor ihnen und verkündete: Heute ist ein besonderer Tag, denn es ist der 3. Arbeitstag der Woche. Morgen habt ihr frei und müsst nicht zur Weide. Weil sich meine Ziege aber mittlerweile an euch gewöhnt hat, bringt ihr sie heute nicht nach getaner Arbeit mit hierhin. Okay, sagte da der 1. Bewohner. Gut, gut, erklärte der 2. Bewohner sich einverstanden. Und machen wir, bestätigte der 3. Bewohner leidenschaftslos. Denn alle 3 waren mittlerweile von der Arbeitswoche so K.O., dass sie nicht mehr über den Sinn und Zweck ihrer Arbeit nachdachten und die Anweisungen des verhutzelten Hutzelmännchens in Frage stellten. Also machten sie sich im gewohnten Trott wieder auf den Weg zur Weide, versorgten die Ziege und banden ihr, als die Arbeit erledigt war, einen Strick um den Hals, um sie mit in ihr Haus zu nehmen. Die Ziege ließ sich das auch bereitwillig mit sich machen und folgte den 3 Bewohnern genauso bereitwillig bis zum Haus der 3 Bewohner. Dort angekommen klopften die 3 Bewohner an die verschlossene Haustür, denn den Schlüssel dafür hatten sie nicht bekommen. Das verhutzelte Hutzelmännchen öffnete ihnen freudig. Aber statt sie sogleich einzulassen, sagte er zur Ziege: Hallo, mein Schatz! Und fragte: Na, wie ist es dir ergangen? Und die Ziege meckerte: Schlecht, schlecht, ganz schlecht, mein Schatz. Seit einer Arbeitswoche nun, da kommen die 3 Tag für Tag an meine Weide. Sie pflückten mir kein Stroh, obwohl mein Mäglein lauthals krachte. Sie striegelten nicht mein Fell, obwohl die Filzlausch und Purzelbäume darauf machte. Und sie kümmerten sich einen Scheiß. Und besonders der 3. lachte, als ich ihn auf mein Leiden aufmerksam machte. Hä? Machte da der 1. Bewohner so was? Konstatierte der 2. Bewohner. Das ist nicht wahr, protestierte der 3. empört. Haltet's Maul, erzürnte sich da das verhutzelte Hutzelmännchen. Meine Ziege liegt nicht, sondern ihr habt mich betrogen. Wir hatten eine Abmachung, die habt ihr gebrochen. Und das ist ungerecht. Deshalb fort mit euch. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Und mit einem lauten Rums schmiss das verhutzelte Hutzelmännchen die Tür ins Schloss und verriegelte die Tür. What the fuck, entfleuchte es da dem 1. Bewohner. Hey, was für ein Arsch, schimpfte da der 2. Bewohner. Und was jetzt? Fragte der 3. Bewohner verzweifelt. Unser Haus ist weg. Wohin soll man nur gehen? Betröppelt standen die 3 Bewohner vor der verschlossenen Tür ihres Hauses und wussten nicht mehr weiter. All die Arbeit hatte sich nicht gelohnt. Und Gerechtigkeit war offensichtlich nur für diejenigen, die den Schlüssel zu ihr in der Hand hielten. Die Macht des Geldes hatte sich als schwarze Magie entpuppt. Verzweiflung machte sich unter den 3 Bewohnern breit. Denn weil sie sich auf den fairen Trade eingelassen hatten, hatten sie jetzt keine kleinen Reiche mehr, in denen sie zur Ruhe kommen und nachdenken konnten. Aber durch den Knall der sich verschließenden Türen waren viele Nachbarn in der Straße aufgeschreckt und guckten aus den Fenstern, um zu sehen, was los war. Und als die 3 betröppelten, Und als sie die drei betröppelten Bewohner vor ihrem Haus stehen sahen, strömten sie zu ihnen, um zu fragen, was passiert war. Vor der versammelten Nachbarschaft klagten die drei Bewohner dann ihr Leid und ernteten nicht nur reichlich Mitleid, sondern auch empörte Zwischenrufe über das Scheißverhalten des verhutzelten Hutzelmännchens. Als die drei Bewohner mit ihrer Geschichte fertig waren, ergriff die älteste Benachbarin, die schon am längsten in der Straße lebte, das Wort. Zugegeben, ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr habt einen Vermieter die Tür geöffnet. Vermieter sind ganz schreckliche Wesen. Sie leben in Saus und Braus einzig und allein von eurer Miete, ohne dafür auch nur einen Finger krumm zu machen. Sie leben von anderer Leute Arbeit und von den Häusern, die sie sich unter den Nagel reißen und finden immer irgendwen, der bei ihnen wohnen will. Denn der Wohnraum ist knapp und ein jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Das nutzen sie aus. Ihr werdet es nicht glauben, aber vor langer Zeit, als ich in unsere Straße kam, hatten alle Häuser hier Vermieter. Und wir gingen alle arbeiten, um hier bleiben zu können. Nach und nach kam aber immer mehr buntes Volk hier hin, weil hier die Arbeit, die wir leisten mussten, um hier bleiben zu können, vergleichsweise gering war. Das passte aber den Vermietern nicht und sie verlangten immer mehr von uns, damit wir hier bleiben konnten. Aber gerade weil wir damals alle so verschieden waren, haben wir uns zusammengetan und einen Plan entwickelt, mit dessen Hilfe wir es schafften, die Vermieter loszuwerden. Wir haben einfach aufgehört, für die Vermieter zu arbeiten und haben uns stattdessen gegenseitig geholfen. Das war zuerst auch anstrengend, aber wir haben gelernt, dass es viel mehr Sinn macht und viel erfüllender für uns ist und unser Leben dadurch ein viel besseres. Die Vermieter liefen natürlich Sturm und versuchten uns rauszuwerfen. Aber weil wir alle zusammenhielten, hatten sie keine Chance. Und wir drehten den Spieß um und haben die Vermieter rausgeworfen. Macht euch keine Sorgen, fuhr die älteste Nachbarin fort. Diese Nacht kommt ihr in mein Haus und morgen, ja morgen, da schmeißen wir euren Vermieter raus. Ich habe schon einen Plan. Und an die versammelte Nachbarschaft gewandt, sagte sie, wir treffen uns morgen in aller Frühe wieder hier, denn Vermieter sind die Pest. Haben sie in der Straße erst ein Haus, dann wollen sie auch den Rest. Gesagt, getan. Am nächsten Morgen, noch bevor die Nachbarschaft erwacht war, machte sich die älteste Nachbarin ans Werk. Sie nahm sich einen Tisch und die edelste Tischdecke, die sie finden konnte. Dazu packte sie einen Korb mit den feinsten Speisen aus ihrem Notfallschrank. Alles zusammen und einen goldenen Sack aus feinsten Leinen trug sie vor die verschlossene Tür des Mietshauses und richtete alles so ein, als wollte sie ein prächtiges Festmahl veranstalten. Als es dann in der Straße zu rumoren begann und sich die Nachbarn wie verabredet bereit machten, vor die Tür des Mietshauses zu kommen, klopfte die alte Nachbarin laut an die verschlossene Tür. Darauf rumpelte und pumpelte es im Haus und aus dem Fenster im ersten Stock, guckte erstaunt der Vermieter aus dem Fenster raus. Was gibt's? Fragte der Vermieter erstaunt. Und die Ziege meckerte. Mein Herr, antwortete die älteste Nachbarin freundlich. Mein Herr, hier in der Straße ist es üblich, neue Nachbarn willkommen zu heißen. Deshalb habe ich hier dieses Tischlein deck dich aufgebaut, wie es Brauch ist. Und ich will Sie herzlichst einladen, mit uns ein festliches Frühstück zu schlemmen. Die ganze Nachbarschaft wird hier sein und so leckere Speisen und so fair getradeten Kaffee mitbringen, wie Sie noch nie gesehen haben. Da lief dem Vermieter das Wasser im Munde zusammen, blickte neugierig auf den goldenen Sack aus festem Leinen, den er sich unter den Nagel reißen wollte und rief, ich komme, nur die Ziege meckerte. Als der Vermieter vor sein neues Mietshaus trat, hatte sich die Nachbarschaft schon um das Tischlein deck dich versammelt und die leckeren Speisen und den fair getradeten Kaffee darauf drapiert. Und es begann eine Schlemmerei, wie es die Nachbarschaft der Straße schon lange nicht mehr erlebt hatte. Erst als der Vermieter und seine Ziege kugelrund gefüttert und glücklich am Kopf der Tafel saßen, neigte sich das Fest langsam dem Ende zu. bevor wir auseinandergehen, begann die älteste Nachbarin eine Rede, wollte ich Sie, mein Herr, aufs Herzlichste begrüßen in unserer schönen Straße und in unserer schönen Nachbarschaft. Sie haben ja bestimmt schon gemerkt, wie hier der Hase läuft. Vielen, vielen Dank, antwortete der Vermieter. Ihre Straße und die Nachbarschaft sind ja fast wie aus einem Märchen. Hier werde ich wohl lange bleiben. Das habe ich mir gedacht, setzte die älteste Nachbarin fort. Deshalb habe ich Ihnen im Namen und als kleine Aufmerksamkeit der Nachbarschaft diesen goldenen Sack aus festem Leinen mitgebracht. Wie großartig, freute sich der Vermieter und murmelte zu sich. Es war ja leichter als gedacht. Als sich aber die Hände des Vermieters um den goldenen Sack aus festem Leinen schlossen, rief die älteste Nachbarin: Knüppel aus dem Sack! Und plötzlich schoss aus dem goldenen Sack aus festem Leinen ein Knüppel, sauste und brauste durch die Luft und massierte dem Vermieter mit festen Schlägen fest den Rücken. Und auch an der Ziege versuchte er sein Glück. Vor Schreck und auch vor Schmerz schrien die beiden auf und versuchten, sich den Schlägen des Knüppels zu entziehen. Doch egal, wie laut sie auch schrien, egal, wie schnell sie um den Tisch liefen, um den Schlägen zu entkommen, der Knüppel sauste und brauste durch die Luft und ließ nicht von ihnen ab. Und angeregt durch dieses Schauspiel begann die Nachbarschaft im Chor zu singen. Das ist unser Haus. Wir schmeißen dich, du Scheißvermieter, und deine blöde Ziege raus. Und als der Vermieter das hörte, begann er zu wimmern und zu jammern. Ist ja gut, es reicht, ich habe verstanden, ist gut, hört auf, ich gehe. Die älteste Nachbarin hörte das zufrieden und rief: Also gut, genug, Knüppel in den Sack. Und endlich ließ der Knüppel vom Vermieter und seiner Ziege ab und sauste und brauste zurück in seinen goldenen Sack aus festem Leinen. Als sie ihn wieder in ihren Händen hielten, wandten sie sich ein letztes Mal an den Vermieter. Deine Abreibung hast du jetzt bekommen. Hoffentlich hast du gelernt, dass alles, was du dein Eigen nennst, von anderen gestohlen ist. Und jetzt verpiss dich, du Arschloch. Wir wollen dich hier nicht wiedersehen. Und deine scheiß Ziege nimmst du mit. Darauf erwiderte der Vermieter kein Wort, sondern trollte sich humpelnd und fluchend mit seiner Ziege am Strick und verschwand kurz darauf hinterm Horizont. Weder er noch irgendein anderer Vermieter ward je wieder auf der Straße gesehen. Denn die Geschichte vom goldenen Sack aus festen Leinen und dem sausenden und brausenden Knüppel verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter allen Vermietern. Dass es aber eigentlich die Nachbarschaft war, die zusammenhielt und das Märchen von der bezahlbaren Miete nicht glaubte, sondern sich solidarisch organisierte, um diesen und allen anderen Vermietern loszuwerden, das blieb ein Geheimnis. Und so kam es dann auch, dass die drei Bewohner wieder in ihr Haus und ihre kleinen Reiche zurückkehrten, als erstes alle Schlösser entfernten und sodann glücklich und zufrieden mit ihren Nachbarn in der Straße lebten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich mache mal eine kurze, das ist 1,5 Minuten Liedpause. Der Song zum Film zum Buch. Miete. Mach kurz den Sticker einfach rum. Hier. Sind alle? Na, ich glaube generell so alles, was wir brauchen. Okay. By the way, mega geile Stories. Gibt es das irgendwo ausgedruckt? Nee, noch nicht. Weil die Adoptionsfamilie, die meinen Sohn beschlagnahmt hat, okay, wollen, dass ich ihm Briefe schreibe und das ist eine Sache, die ich gerne reinpacken würde. Okay. Also, ja, ich vielleicht mal gehe ich auf meinen Blog dann. Fangt mal drauf, ich glaube schon. Nein, aufschreiben, wenn es zu viel ist. Dein Stift war. Ich muss ein bisschen grünen WLAN verwalten. Muss ein bisschen grünen WLAN verwalten. Okay. Ja, aber die sind echt geil hier. Sorry, ich bin gerade ein bisschen geheilt. Danke. Braucht man eine Pause? Ich habe mich in der Zeit verschätzt. Die anderthalb schaffen wir auch nicht. Wie lange geht's? Wir haben die Hälfte. Wie heißt es nochmal? Punknotro.noblog. Ja. Sage. Aber so dieses romantische Kunstmärchen hat nicht geklappt. Ich habe dann doch wieder einen Grimmschuss genommen. Deshalb gibt es jetzt noch den sprechenden Schrank oder das Märchen vom sprechenden Schrank. So könnte ich es auch nennen. Dann klingt es nicht so E.T.A. Hoffmann-mäßig nach der goldene Topf oder sowas. In einem Land vor unserer Zeit lebte einst ein mächtiger Zauberer. Der Zauberer verstand sich sehr gut darauf, die Menschen zu verzaubern und in seinen Bann zu ziehen. Und so kam es, dass Menschen zur Arbeit gingen und dachten, sie würden das aus freien Stücken tun. Sie bauten sich dafür sogar Fabriken, um ihre Arbeit noch besser und im Sinne des Zauberers verrichten zu können. Um die Fabriken bauten sich die Menschen ihre Häuser, weil der Platz um die Fabriken eng wurde, bauten sie sich die Häuser immer höher und teilten sie auf in Räume so groß wie Schuhschachteln, in der jeder viel genug Platz zum Schlafen hatte. Und mehr brauchten sie auch nicht, denn sie verbrachten ihre Lebenszeit ja nicht mit Schlafen, sondern mit Arbeit und waren glücklich damit. So entstand aus den aufgetürmten Schlafstätten Schlafstätte um die Fabriken. Aber es gab auch einige wenige, bei denen der Zauber des Zauberers nicht wirkte und die nicht in seinen Bann geraten waren. Diese wenigen machten sich nicht viel aus Arbeit und sie erwarteten mehr vom Leben, als in einem Schuhkarton zu schlafen. Stattdessen lebten sie davon, was die arbeitende Gesellschaft übrig ließ. Sie zogen in die Häuser, die zu klein geworden waren, um die Massen an Arbeitenden zu beherbergen, besetzten sie liebevoll instand und entwickelten dort ganz eigene Formen des Zusammenlebens. Ganz ohne Zauber, aber nicht weniger magisch. Von den Arbeitenden wurden diese Menschen Punks genannt. Den Namen hatten sie von dem für sie typischen Kleidungsstil. Denn neben wilden und bunten Haaren trugen die Punks Klamotten, die zwar zerschlissen, trotzdem noch gut, aber von den Arbeitenden weggeworfen worden waren, weil sie nicht mehr dem Zauber des Zauberers entsprach. Die Arbeitenden nannten die Punks deshalb auch abgerockt. Das aber gefiel den Punks so gut, dass sie die Musik, die sie abends zusammen spielten, einfach Punkrock nannten. Sonst hielten aber die Punks ihrerseits nicht viel von den arbeitenden Menschen. Das lag vor allem daran, dass sie einfach nicht verstehen konnten, wieso Menschen gerne arbeiten gehen. Sie verstanden aber sehr wohl, dass diese Menschen im Bann des Zaubers standen. Wenn die Punks unter sich waren, waren sie die einzigen, die den Zauberer bei seinem vollen Namen nannten. Kapitalismus, den Schrecklichen. Diesen Namen sagten sie aber nie zu laut, denn sie hatten schnell gelernt, dass die Toleranz der Arbeitenden ihnen gegenüber dort endete, wo die Kapitalismuskritik anfängt. Und weil die Punks eigentlich nur ein möglichst gutes Leben haben wollten und auch allen Kreaturen auf dieser Welt ein möglichst gutes Leben wünschten, äußerten sie ihre Kapitalismuskritik nur dann laut, wenn ihnen jemand ihre Lebensweise streitig machte. Denn es war nicht an ihnen zu entscheiden, wie ein möglichst gutes Leben aussah. Das mussten alle für sich entscheiden. Und die arbeitenden Menschen wirkten scheinbar glücklich. Und wie so viele währte aber dieses Glück der arbeitenden Menschen nicht lange. Denn alles ist vergänglich. Deshalb war es eines schönen Tages auch so weit, dass der mächtige Zauberer starb. Und weil dadurch auch sein Zauber die Menschen nicht mehr verzaubern konnte, stürzten sie in eine tiefe Krise und von Tag zu Tag wurden sie weniger glücklich. Und immer öfter hörte man Geschichten davon, dass Arbeitende versuchten, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Da Kapitalismus, der Schreckliche, vorausgesehen hatte, dass genau das nach seinem Ableben passieren würde, hatte er sich genau darauf vorbereitet und damit sein Zauber nicht mit ihm das Zeitliche segnen würde müssen, stattdessen segnete er bereits zu Lebzeiten einen geheimnisvollen Gegenstand, der nach seinem Tod demjenigen die Macht geben würde, seinen Zauber fortzuwirken, der sich am würdigsten erweisen würde. Doch das war sein Geheimnis, das er hütete wie seinen Augapfel. Er hütete es so gut, dass er es sogar mit sich ins Grab nahm. Am siebten Tage erst, als brennende Barrikaden bereits begannen, die Nacht in den Schlafstätten zum Tag zu machen, entfuhr der Geist des Kapitalismus des Schrecklichen aus seinem bereits wurmigen, sterblichen Überresten, verteilte sich in alle Himmelsrichtungen zugleich und teilte sein Geheimnis vom geheimnisvollen Gegenstand unter allen Menschen, die für seinen Zauber offen waren. Doch dieser zügellos verbreitete Geist des Kapitalismus verschlimmerte die Lage nur. Denn anders als die Punks, die ja unempfänglich waren für den Zauber des Kapitalismus und deshalb ja hervorragend ohne ihn leben konnten, hatte der Geist des Kapitalismus die Arbeitenden verrückt danach gemacht, den geheimnisvollen Gegenstand zu finden. Und es brachen immer wieder Bruderkriege aus, als einige immer wieder behaupteten, den geheimnisvollen Gegenstand gefunden zu haben und deshalb versuchten, den Zauber fortzuwirken und seine Macht für sich in Anspruch zu nehmen. Aber weil es eben nicht der geheimnisvolle Gegenstand war, sondern beispielsweise eben nur eine profane Kloschüssel und kein Thron, wollte es ihnen nie gelingen, sich die Macht zu sichern. Der Kampf um Macht begann so stets aufs Neue. Bis sich eines Tages ein kleiner Mann hervortat, der es schaffte, sich mit seinen Reden hervorzutun. Denn er sagte simple Sachen. Es sei nämlich an der Zeit, meinte er, bei der Suche nach dem geheimnisvollen Gegenstand nicht mehr aufeinander loszugehen, sondern als eine geschlossene Einheit, die er das Volk nannte, zu agieren. Erst wenn das Volk als ein Körper agiere, könne die Suche nach dem geheimnisvollen Gegenstand erfolgreich sein. Aber dass das Volk als ein Körper agiere, würde von den Punks verhindert. Denn die Punks seien neidisch, weil sie nicht für den Zauber des Kapitalismus empfänglich seien. Und zögen deshalb im Hintergrund alle Fäden, um den Erfolg der Suche zu sabotieren. Je öfter die Menschen diese Rede hörten, desto mehr leuchtete ihnen ein, dass der kleine Mann recht hatte. Nicht den geheimnisvollen Gegenstand zu finden, war ihr Problem, sondern die Punks, die angeblich nicht wollten, dass er gefunden wird und damit auch verhinderten, dass alle Menschen wieder glücklich zur Arbeit gehen konnten. Mit jedem Mal, dass der kleine Mann redete, waren sie verzauberter von ihm. Und je verzauberter sie wurden, desto mächtiger wurde der kleine Mann. Und je mächtiger der kleine Mann wurde, desto zufriedener ging er nach Hause. Und dort angekommen, führte ihn sein erster Weg zu seinem Schrank. Das war ein alter, brauner Schrank, den er vor nicht allzu langer Zeit vom Sperrmüll zu sich geschleppt hatte. Vor diesem Schrank stellte sich der kleine Mann auf und sprach: Schränklein, Schränklein an der Wand, wer ist der Mächtigste im Land? Und da begann der Schrank zu vibrieren, bis wummern zu vernehmen war. Heil, mein Führer, das bist du. Du bist der Mächtigste hier im Land und niemand ist mächtiger als wie du. Das ist ein süddeutscher Schrank, deswegen als wie. Und da war der Führer zufrieden. Denn er wusste, dass er den geheimnisvollen Gegenstand des Kapitalismus, des Schrecklichen, auf dem Sperrmüll gefunden hatte. Das war jetzt sein größtes Geheimnis und das hütete er wie seinen Augapfel. Denn mit Hilfe des kapitalismistischen Zaubers im braunen Schrank konnte er die Masse der arbeitenden Menschen zu seinen Gunsten verzaubern. Und das machte er auch. Mit jeder Rede wurde er mächtiger und formte den Volkskörper zu seinen Gunsten. Er versprach den Menschen, dass sie wieder glücklich werden würden, wenn sie nur für seine Interessen, also die Interessen des Volkskörpers, arbeiten würden. Und weil die Menschen wie verzaubert von den Reden des Führers waren, folgten sie ihm. Und sie merkten nicht, dass sie dabei auch aufgaben, was sie glücklich machte. Denn während sie zu einem massigen Volkskörper geformt wurden, ging ihnen dabei jede Individualität verloren. Damit den Menschen das aber nicht auffiel, griff der Führer zu einer List. In seinen Reden erklärte er jede Individualität zur Wurzel allen Übels. Sein vermeintlicher Beweis dafür waren ihm die Punks. Denn die Punks wollten sich auch von den Reden des Führers nicht verzaubern lassen, sondern lebten ihr möglichst gutes Leben einfach weiter. Weil dem Führer bewusst war, dass ihm die Punks deshalb gefährlich werden konnten, redete er so lange gegen die Punks, bis sich in der arbeitenden Masse des Volkskörpers immer wieder kleinere Hetzmassen bildeten, die immer dann Jagd auf einen Punk machten, sobald einer in ihrer Nähe auftauchte. Immer wo eine solche Hetzmasse einem Punk habhaft werden konnte, verprügelten sie ihn, verschleppten ihn und ließen ihn manchmal auch verschwinden. Und weil dem Punk so langsam ihre Freiräume eng wurden, in denen sie ihr möglichst gutes Leben noch leben konnten und sie auch mit Sorge sahen, wie der Führer mächtiger und mächtiger wurde und die arbeitenden Menschen immer mehr in seinen Zauberbann gerieten, kamen alle Punks zusammen, um sich zu beraten. Sie berieten und sie stritten sich, sie schlugen und vertrugen sich, doch spalten wollten sie sich trotzdem nicht. Denn sie einte die Idee vom möglichst guten Leben für alle. Und diese Idee war es wert, auch Widersprüche auszuhalten. Diese Widersprüche machten das möglichst gute Leben für alle erst lebendig. Das erkannten sie aber auch erst, als sie so zusammensaßen und darüber nachdachten, wie sie denn den Führer am besten los würden. Denn der Führer und sein Volkskörper waren das Gegenteil vom möglichst guten Leben für alle. Aber wie nur sollten sie den Führer und ein für alle Mal loswerden und gleichzeitig dafür sorgen, dass nie wieder ein Führer sich anschickte, einen Volkskörper zu formen? Die Antwort darauf war so einfach, wie sie kompliziert war. Denn den Punks dämmerte es, dass sie überhaupt nicht immun gegen die Reden des Führers waren. Sie waren nach wie vor nur immun gegen den Zauber des Kapitalismus. Und wenn sie nicht immun gegen die Reden des Führers waren und wenn sie immun gegen den Zauber des Kapitalismus waren, dann musste der Führer den Zauber des Kapitalismus besitzen. Und das war ein ziemlich einfacher Syllogismus, wenn man von den Prämissen auf den Schluss schließt. Aber um ganz sicher zu gehen und den Schluss schließlich zu verifizieren, beschlossen die Punks, Späher loszuschicken, um beim Führer nach dem Rechten zu gucken. Als die Späher zurückkamen, berichteten sie Seltsames. Der Führer habe einen braunen Schrank, der offensichtlich nicht mehr alle Tassen hat. Denn immer wenn der Führer mit dem braunen Schrank sprach, begann der braune Schrank zu vibrieren und zu wummern und es hörte sich an, als spräche der braune Schrank zurück. Und damit hatten die Punks die Lösung für ihr Problem erspäht. Denn sie hatten den Beweis, dass der geheimnisvolle Gegenstand, in dem der Zauberer des Kapitalismus innewohnte, ein brauner Schrank war, der den kleinen Mann zum Führer machte. Nur wie sollte den Zauberer des Kapitalismus, der Zauber des Kapitalismus ein für alle Mal brechen? Da kam den Punks ihr möglichst gutes Leben in Freiräumen als Instandbesetzer zugute. Denn dort hatten sie gelernt, aus den unmöglichsten Sachen die schönsten Dinge zu bauen. Also gingen sie ans Werk und zimmerten ein exaktes Duplikat des braunen Schrankes. Und diesen wuchteten sie, als der Führer wieder zu einer seiner langen Reden in einem Sportpalast gegangen war, in die Wohnung des Führers, vertauschten die beiden Schränke und verschwanden wieder. Nur ein Punk blieb zurück und versteckte sich im Schrank und wartete, bis der Führer wieder nach Hause kam. Und als der Führer dann wieder nach Hause kam, ging er wie immer zum Schrank und fragte: Schränklein, Schränklein an der Wand, wer ist der Mächtigste im Land? Und der Punk im Schrank begann daraufhin zu zappeln und zu hüpfen, sodass der ganze Schrank nur so wummerte und rief mit brummender Stimme: Heil, mein Führer, ihr seid der Mächtigste im Land, aber die Punks, die sind noch viel mächtiger als ihr. Das war jetzt nicht die Antwort, die der Führer erwartet hatte. Deshalb stand er auch stock und steif mit großen Augen da und rührte sich auch nicht, als die Schranktür plötzlich aufschwang und der Punk heraussprang, den Führer packte, ihn rüttelte und schüttelte, bis er sich nicht mehr rührte, ihn in den Schrank verpackte, die Tür wieder verschloss und fest verzurrte. Unterdessen hatten die anderen Punks den braunen Schrank in einen ihrer Freiräume geschleppt, zu Kleinholz verarbeitet und ein Feuerchen entzündet, das in allen Farben des Regenbogens loderte. Und damit war der Spuk vorbei und die Menschen endlich frei. Denn der Führer war erschlagen und der Zauber des Kapitalismus war ein für alle Mal in Flammen aufgegangen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben die Punks und alle anderen noch heute ein möglichst gutes Leben. Aber zum Schluss noch die Moral von der Geschichte. Und ob ihr es glaubt oder auch nicht, das ist kein Witz, die steht am Klo von Meuchefitz. Liegt der Nazi tot im Schrank, war der Schreiner wohl ein Punk.